Für den goldenen Sonnenschein, für die Luft so klar und rein, für den Regen auf der Au, für den milden Morgentau, danken wir dem Herrn, danken wir dem Herrn. Vater, wir danken dir, Vater, wir danken dir, Vater im Himmel, wir danken. Das Wasser und das Brot, für die Freunde in der Not, für die Arbeit und das Spiel, für des Lebens Zweck und Ziel, danken wir dem Herrn, danken wir dem Herrn. Vater, wir danken dir, Vater, wir danken dir, im Himmel, wir danken dir. Für die Ruhe in der Nacht, für die goldene Sternenpracht, für das teure Gotteswort, für die bessere Heimat dort, danken wir dem Herrn, danken wir dem. Wir danken dir, Vater, wir danken dir, Vater im Himmel, wir danken dir. Für die lieben Eltern mein, die sich meinem Glücke weihen, für den Heiland Jesus Christ, der vom Himmel kommen ist, danken wir dem Herrn, danken wir dem Herrn. Vater, wir danken dir, Vater, wir danken dir, Vater im Himmel, wir danken dir.